Solche Computermodelle sind zwar zwangsläufig bis zu einem gewissen Grade ungenau, aber wenn man davon ausgeht, dass Landpflanzen ohne eigene Gefäße vor 475 bis 460 Millionen Jahren nur 15% der Landflächen besiedelt hatten, heute sind Pflanzen auf rund 32% aller Landflächen zu finden, legen sie die Vermutung nahe, dass sich der CO2-Gehalt der Atmosphäre zu jener Zeit halbierte, was mit einer globalen Abkühlung von rund 4 bis 5 Grad Celsius verbunden war. Welche Größenordnung dieser globale Wandel hatte, kann man sich klarmachen, wenn man an das heutige Ziel denkt, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen und damit auf der ganzen Welt eine Reihe verheerender Kipppunkte abzuwenden. Geht man von einer noch früheren Besiedelung durch Pflanzen aus, könnten die Veränderungen vielleicht schon im späten Kambrium vor rund 490 Millionen Jahren eingesetzt haben. Interessanterweise sind Klimaveränderungen zunächst im Ordovizium deutlich zu erkennen, was darauf hindeutet, dass solche Prozesse tatsächlich ungeheure Auswirkungen auf die Anfänge des komplexen Lebens auf der Erde hatten. Erstens reichte die rekonstruierte Abkühlung aus, um vor rund 443,1 Millionen Jahren an der erdgeschichtlichen Grenze zwischen Ordovizium und Silur eine Eiszeit auszulösen. Der Name Silur stammt ebenfalls aus Wales, und auch wenn man die eisigen Wetterverhältnisse zu Beginn dieser Periode vielleicht eher mit einer Reise in das walisische Gebirge der Brecon Beacons in Verbindung bringt, ist der Grund, dass die Namen so vieler geologischer Zeiträume aus diesem Land stammen, ein anderer. Viele prägende Arbeiten der Geologie sind Briten und Großbritannien zu verdanken. Und die Namen der großen Zeiträume, die man zum ersten Mal auf den Inseln nachweisen konnte, wurden der übrigen Welt später übergestülpt. An der Grenze vom Ordovizium zum Silur kam es zu einem so extremen Temperaturrückgang, dass darauf eine der kältesten Phasen während der letzten halben Milliarde Jahre der Erdgeschichte folgte, einer Zeit, die 1500 Mal länger ist als das Dasein unserer Spezies. Zweitens wurden durch die verstärkte Verwitterung aus den zuvor öden Gesteinsflächen wichtige Nährstoffe freigesetzt, insbesondere Phosphor, ein Element, das für das Wachstum von Lebewesen äußerst wichtig ist. Zu viel Phosphor kann allerdings insbesondere im Wasser auch negative Auswirkungen haben. Heute beispielsweise regt die Verschmutzung mit Phosphor oftmals das schnelle Wachstum giftproduzierender Algen an. Auch damals, im Ordovizium, dürfte der durch Verwitterung freigesetzte und in die Ozeane gespülte Phosphor ähnliche Wirkungen gehabt haben. Die Algenblüte bot zwar immer mehr Meereslebewesen eine Lebensgrundlage, sie verbrauchte aber nach und nach auch den begrenzten Sauerstoffvorrat im Wasser. Entsprechend ist das Ende des Ordoviziums durch das Ersticken und ein Massenaussterben von Meereslebewesen gekennzeichnet. Ein früheres Datum für die ersten Pflanzen, die Zeit vor rund 500 Millionen Jahren, wäre zwar ein Hinweis, dass dieser Prozess relativ langsam ablief. Eine ähnliche Abkühlung und ein Massenaussterben sind aber auch für die Mitte des Kambriums dokumentiert. Und das könnte für eine unmittelbare Mitwirkung dieser grünen Lebewesen sprechen. Jedenfalls hat die aktuelle Forschung eindeutig gezeigt, dass schon die primitiven Landpflanzen das Klima, die Atmosphäre und die Erdoberfläche dramatisch verändert haben. Diese Pflanzen überlebten ihre selbstverursachte Eiszeit, weil sie sich in den wärmeren Regionen am Äquator zusammendrängten. Dort warteten sie ab, bereit zu wachsen und die Welt in noch größerem Umfang zu verändern. Während die Ozeane anfangs litten, bereitete sich das Land auf eine beispiellose Ausbreitung des Lebendigen vor.